12 Kilometer Stau. Deutschlandfunk. Rock etc. Der Mann ist eine Ikone, eine Institution, ein Vollblutmusiker. Ein weltberühmter Gitarrist, dessen Spiel anhand weniger Töne zu erkennen ist. Aufgetreten ist er wohl auf den allermeisten großen Bühnen der Welt. Heute also geht es um den amerikanischen Musiker Warren Haynes. Sie hören Rock etc. im Deutschlandfunk, live am Mikrofon Tim Schauen. Herzlich willkommen. Der Titel Rivers Gonna Rise von Warren Haynes' Soloalbum Man in Motion. 2011 ist es erschienen. Warren Haynes ist aus der Musiklandschaft kaum wegzudenken. Er ist ungeheuer aktiv, fast permanent auf Achse, Konzerte spielend oder im Studio. Er war Mitglied der legendären Allman Brothers Band, es ist eine wirklich amerikanische Institution, die sich allerdings 2014 nach dem Ausstieg von Haynes und seinem kongenialen Partner Derek Trucks prompt auflösten. Er spielte immer mal wieder bei The Dead, einer Formation, die das musikalische Erbe von Grateful Dead verwaltet, allerdings werden The Dead vorerst nicht mehr auf Tour gehen, da Bassist Phil Leash das nicht möchte. Haynes dagegen ist mit der Band Government Mule sehr aktiv, dazu zu Government Mule später mehr. Gestern hat Warren Haynes in der Kölner Kantine ein Konzert gespielt. Er ist derzeit mit seinem Programm Ashes and Dust auf Tournee. Mit diesem Album, das vor knapp einem Jahr erschien, hat Haynes sehr überrascht. Blues, Rock und Bluesrock, das sind üblicherweise die musikalischen Kategorien, in die man Haynes einordnen würde. All das stimmt auch, doch all das gilt es beim ersten Hören von Warren Haynes' drittem Soloalbum Ashes and Dust erst einmal beiseite zu schieben, unvoreingenommen zu sein. Das Album beginnt untypisch, für Haynes-Fans vielleicht verwirrend, mit Akustikgitarre, Fiddle und Banjo. floor. Is it me or you, Warren Haynes. 1950 in North Carolina geboren, die Eltern trennen sich früh, er wächst beim Vater auf, greift im Alter von 11 Jahren zur akustischen Gitarre seines Bruders. Ein Jahr später bekommt er seine erste elektrische geschenkt, 150 weitere Gitarren werden folgen, Handwerkszeug. Er ist ein Weltstar. Warren Haynes hat im Weißen Haus gespielt. Er gilt als einer der besten Gitarristen. Er kann mit so viel Gefühl elektrische Gitarre spielen, wie das nur wenige hinbekommen. Aber ein Album mit Folk, mit Bluegrass, Newgrass, Haynes hat dafür eine recht simple Erklärung. This probably is the final direction as far as the... I don't see a different direction after this one, but I don't know. I still haven't done... A traditional blues record. Das ist vermutlich die letzte musikalische Richtung, die ich noch einschlagen kann. Ich sehe zumindest keine andere nach dieser. Aber man weiß ja nie. Ich habe ja schließlich immer noch keine reine Bluesplatte veröffentlicht. Auch im Studio kein Jazzalbum mit Instrumentalmusik aufgenommen. Aber diese Platte jetzt wollte ich schon seit langer, langer Zeit machen. Mein ganzes Leben habe ich schon Stücke in dieser Richtung geschrieben. It was nice to have the band Railroad Earth to help me record them because they're all wonderful musicians, but they also play a lot of different instruments. So we could try different sounds, you know. Der 56-Jährige wusste, dieses Projekt würde er bei allen Fähigkeiten, die er mitbringt, nur schwer alleine hinbekommen und deshalb hat er sich von der Formation Railroad Earth helfen lassen. Railroad Earth ist eine Band aus Stillwater im Bundesstaat New Jersey, die seit knapp 15 Jahren Roots-Musik und Americana macht, Songs von lyrischer Klarheit auf zahlreichen, vornehmlich akustischen Instrumenten spielt. Haynes sagte gerade, dass er so mit Hilfe von Railroad Earth verschiedene Soundtexturen erschließen konnte und das Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist verblüffend. Verblüffend anders, es ist mutig. Vielleicht auch dadurch, dass Haynes die ausgetretenen Pfade verlässt und solch intime Musik macht, die so gar nicht an bluesrockige Stadion- oder Hallenenergie denken lässt. Town road, listening to my rubber tires whine. Goodbye to Buckeye, white sycamore. I'm leaving you behind. I've been a cold man all my life, laying down track in the hole. Got a back like an iron. Strange tattoo you have on the side of your head. I said that's the blueprint left by the cold. A little more and I'll be dead. tattoo on the side of my face, left by the number 9 code, left by the number 9 code. Times and big machines. I ain't gonna pay my money away. Dues and hospital plans. I'm gonna pick coal where the blue heavens roll. Sing with the angel band. Sing with the angel band. Sing with the angel band. Sing with the angel band. Sing with the angel band. Ron Haynes wird beim Slide-Gitarre-Spielen derzeit vermutlich nur von seinem Freund Derek Trucks übertroffen, von Altmeister Sonny Landreth angespornt. Die Haynes, Allman Brothers und Sechseiten-Fans seien dennoch noch einmal gewarnt, dies ist keine typische Ron Haynes-Platte, aber dennoch steckt der echte Ron Haynes dahin. Für ihn jedenfalls ist das Material alles andere als überraschend, er beschäftigt sich schon sehr lange damit. These are all songs that I've written, some very recently and some a long time ago, that don't necessarily fit into the Allman Brothers or Government Mule Einige der Stöcke hat er letztes Jahr geschrieben, andere schon vor längerer Zeit. So hat er im Interview erzählt, doch passten sie nicht recht zu den Allman Brothers oder anderen Solo-Projekten. Aber er habe sicherlich mehr Songs in diese Richtung geschrieben als in irgendeine andere. Und eigentlich bewegt sich Warren Haynes mit seinem Schaffen stets in Amerikaner-Tradition. Blues, Rock, Southern Rock und jetzt eben Folk mit Beiträgen, die noch etwas näher am All-American Songbook dran sind. Die Art von Folkmusik, mit der ich in North Carolina aufgewachsen bin, ist stark von keltischer Musik geprägt. Denn in meiner Heimat gibt es eine Menge Schotten oder Iren. Und ich bin in den Bergen aufgewachsen und die Mischung all dieser Einflüsse nannte man dort eben Mountain Music. Aber in Wirklichkeit ist das Bluegrass und Folk und keltische Musik. All das begleitet mich schon lange. And all those things have been with me from my childhood, you know. Wenn Warren Haynes eine Gitarre anpackt, dann sind die Zuhörer sehr, sehr schnell sehr, sehr glücklich. Aber bei Ashes and Dust ist es weitaus mehr als Guitar Hero. Haynes zeigt sich hier als Songschreiber, als Geschichtenerzähler, der auch seiner Band Raum lässt. Das klagende Solo unterstreicht dabei wie so oft das Gefühl, dass der Liedtext heraufbeschwört. In Köln gab es gestern also ungewohnte Töne zu hören, Banjo, Fiddle, einen Kontrabass und der frisch gekürte Träger des German Blues Awards, Chris Kramer, war mit seiner Bluesharp ebenfalls kurz auf der Bühne. Haynes weiß wiederum nach all den Jahren aber auch, was er seinen Fans schuldig ist. Als zweiten Titel spielte er Jessica, diesen All-Time-Favorite-Hit der Allman Brothers Band, aber es gab auch eine Version des Beatles-Titels Lucy in the Sky with Diamonds zu hören. Soweit also Warren Haynes mit Ashes and Dust, wenden wir uns seinen rockigeren Seiten zu, Government Mule. Guardian Angel. Rock etc. im Deutschlandfunk. Warren Haynes mit seiner Formation Government Mule. Der Titel Rocking Horse stammt vom nächsten Album der stark jammenden Bluesrocker. Es wird Anfang August am 5.8. veröffentlicht und heißt The Telstar Sessions. Darauf sind ursprünglich als Demo gedachte Aufnahmen, die irgendwie in Vergessenheit geraten sind. Die sind nochmal gemastert, neu gemischt worden zuerst und werden jetzt veröffentlicht. 10 Titel sind auf dem Album, darunter unter anderem auch eine Version von ZZ Top's Klassiker Just Got Paid. Die Band spielte damals noch in ihrer ursprünglichen Besetzung mit Warren Haynes an Gitarre und Gesang. Schlagzeuger ist Matt Epps und Bassist Alan Woody ist dabei gewesen. Der war 89 auch bei den Allman Brothers und ist im Jahr 2000 verstorben. Diese gut 20 Jahre alten Tracks hört man die Energie an, die damals beim Einspielen floss. Warren Haynes war beim ersten Hören, erzählt er, auch ganz begeistert. I had not listened in many, many, many years, and I listened to it about 2 years ago for the first time. Lange Jahre habe ich da nicht hereingehört, sagte er im Interview, vor 2 Jahren dann zum ersten Mal wieder. Und ich musste die ganze Zeit grinsen, denn diese Aufnahmen erinnerten mich genau daran, warum wir diese Band gegründet haben. Die ganze Chemie ist so stark, die ganze Kommunikation. Vor allem Matt Epps am Schlagzeug und Alan Woody am Bass, wie die beiden zusammenspielen, das ist so einzigartig und stark. Eine große Freude. Diese Aufnahmen also aus dem Jahr 1994 sind lange her. Government Mule sind längst etabliert. Doch dabei, sagt Warren Haynes, war die Band damals zu Beginn eigentlich gar nicht so richtig ernst gemeint. Originally was started as a side project, you know. Ursprünglich war das ja nur als Nebenprojekt gedacht. Ich habe Government Mule zusammen mit Alan Woody gegründet, mit dem ich bei den Allman Brothers spielte. Weil die Allman Brothers nur wenige Tage im Jahr aktiv waren, blieb also eine Menge Zeit für andere Dinge. Wir wollten unbedingt etwas zusammen machen, also haben wir Government Mule gegründet. Das war von Beginn an als experimentelle Band gedacht, ohne irgendwelchen Druck, wirklich nur zum Spaß. Aber in den Vereinigten Staaten wurde das Projekt ziemlich schnell immer größer und irgendwie sind wir dann eine richtige Band geblieben. Den Unterschied zwischen all den Projekten, die Haynes macht, beschreibt er so. Well, all three of them have a lot of improvisation. Alle drei haben eine Menge improvisierte Elemente. Aber in jeder Band gibt es eine eigene Chemie. Und die Songs sind natürlich anders. Gov Mule ist wohl die rockigste meiner Bands. The Dead sind ja eher psychedelisch. Die Allman Brothers lagen irgendwo dazwischen, sind insgesamt blueslastiger. Die Bands unterscheiden sich, haben aber auch viel gemeinsam, abgesehen davon, dass ich in allen spiele. Und für mich ist das natürlich schön, mich in unterschiedlichen Spielarten austoben zu können. Government Mule beanspruchen mich allerdings am meisten. Es ist die Band, der wir die meiste Zeit widmen. Naja, es könnte schlimmer kommen. Could be worse, pures Understatement. Gov Mule können längst auf eine treue Fanbasis bauen. Das mag an über 1000 gespielten Konzerten liegen oder den zahlreichen Studioproduktionen oder Live-Alben und daran, dass Gov Mule sich eigentlich gar nicht festlegen lassen. Live ist jedes Konzert anders gestaltet, kaum ein Abend gleich dem anderen und die Mulis zeichnen außerdem alles auf und bieten es zum Download an und wenn man sich diese Listen mal anguckt, das ist eine ganze Menge Musik. Letztes Jahr sind zum 20. Bandjubiläum Live-Alben erschienen, auf denen Government Mule ausschließlich Stücke zum Beispiel der Rolling Stones spielten oder das Jahrhundertalbum von Pink Floyd Dark Side of the Moon. Bei Gov Mule heißt das dann Stone Side oder im Fall von Pink Floyd Dark Side of the Mule. Hier jetzt noch ein Stück vom neuen alten Album Telstar Sessions. Am 5.8. wird es erscheinen, der Titel Monkey Hill. Monkey Hill, Sie hören Rock etc. im Deutschlandfunk. Warren Haynes' Fähigkeiten als versierter Gitarrist, den man nach wenigen Tönen erkennt, die sind weltberühmt. Sein Spiel charakterisiert sich zuerst durch dieses unglaubliche Gefühl. Dann spielt er die Gitarre meist mit den Fingern. Er schlägt also ohne Plektrum an, was den Ton formt und vor allem den Anteil von Obertönen erhöht. Er spielt oft Slide-Gitarre und meist Gibson Les Pauls oder eine halbakustische Gibson 335. So. Es gibt im Internet zahlreiche Videos, weil Warren Haynes ein Gitarrenheld ist, hat man sein Spiel analysiert und kann es lernen anhand von Videos. Er selbst sagt in einem anderen Film, er spiele nicht gerne im Downbeat, also genau auf den geraden Zählzeiten, sondern vielmehr und lieber um den Beat herum. Und das ist vielleicht eine der Essenzen seines Spielgefühls, das man eigentlich gar nicht lernen kann. Aber so ist das Gitarrenspiel von Warren Haynes definiert. Er spielt mit unglaublichem Gefühl. Er selbst erklärt es so. I don't like players that play on the downbeat all the time. As an example, I'll show you. 1, 2, 3, 4. That's just playing straight downbeats, you know. But if you play 1, 2, 3, 4. So I'm tapping my foot to show you where the downbeat is. That's much more interesting to me. Gefühl also erzeugt man beim Gitarrespielen dadurch, dass man nicht auf den geraden Zählzeiten spielt. Haynes sagte gestern vor seinem Kölner Konzert noch, dass er jetzt im Sommer mit Gavin Mule in den Staaten touren werde. Die Band habe bereits neue Songs geschrieben und er hofft im Frühjahr 2017 ein neues Studioalbum herausbringen zu können. Und das sagte er, bevor er eines der letzten Konzerte der Ashes and Dust Tour überhaupt spielen würde. Es geht jetzt noch nach Holland und England. Aber er sagte all diese Pläne mit leuchtenden Augen, voller Vorfreude, und dieser Mann, konnte man spüren, arbeitet wie besessen. Beeindruckt hat mich auch, wie bodenständig Warren Haynes eigentlich geblieben ist. Am Tourbus warteten Fans auf Autogramme. Ein Mann hatte 7 oder 8 Langspielplatten dabei. Warren Haynes hat sie wirklich alle in aller Seelenruhe unterschrieben, ein Foto gemacht, jedem die Hand geschüttelt und dann ist er in seinen dicken Tourbus gestiegen, um sich noch eine Viertelstunde vor dem Auftritt auszuruhen. Ben Harper, Glenn Hughes, Joe Bonamassa, Steve Winwood, Elvis Costello, Dave Matthews und so weiter und so fort. Die Liste der Musiker, mit denen Warren Haynes kooperiert hat, zusammen auf der Bühne stand, auf Alben von anderen Menschen zu hören ist, sie ist schier endlos. Immer wieder ist er zudem mit der Tedeschi Trucks Band auf der Bühne. Sein kongenialer Partner Derek Trucks an der Gitarre und Warren Haynes befeuern sich. Das ist ein großes Vergnügen, dort zuzuhören. Mit Billy Gibbons von ZZ Top verbindet ihn eine lange Freundschaft, wo Politik allerdings keine Rolle spielt. Wenn Billy ein Republikaner ist, dann sind wir politisch verschieden. Ich bin ein Liberaler, absolut. Aber wir sind schon so lange Freunde, vielleicht weil wir noch gar nicht über Politik gesprochen haben. Bei uns geht es mehr um Musik, Barbecue und mexikanisches Essen. Nachdem Warren Haynes also am Freitag auf dem Münchner Tollwood Festival und dann am Samstag in Köln gespielt hat, muss man hierzulande erst einmal warten, bis er wiederkommt. Das wird nächstes Jahr aber vermutlich der Fall sein, denn klar ist, Warren Haynes wird wiederkommen, weil er muss einfach spielen. Himself a name as a singer. Since the old days, Das war Rock etc. im Deutschlandfunk mit einem Porträt des amerikanischen Sängers und Gitarristen Warren Haynes. In der nächsten Ausgabe am kommenden Sonntag geht es um den Hamburger Hip-Hopper Sammy Deluxe. Rock etc. können Sie nach Ausstrahlung jeweils 7 Tage auf unserer Internetseite nachhören. deutschlandfunk.de/rock etc. Blues und Artverwandtes hören Sie am kommenden Freitag um 22.05 Uhr in der Sendung Spielraum Blues Time. Fürs Zuhören heute bedankt sich Tim Schauen. Ich wünsche noch einen angenehmen Sonntag. Deutschlandfunk. Programmtipp. Das Trio des Jazzpianisten Markus Schinkel und der Tenorsaxophonist Ernie Watts haben dieses Jahr beim Jazzfest Bonn, dem berühmtesten Sohn der Stadt, die Ehre erwiesen. Jeder muss eigentlich seine Wurzeln kennen, um gut zu werden. Und meine Roots waren ganz viel früher. Mit 11, 12 habe ich viel Beethoven, Schubert, Schumann gespielt. Und das war so der Ansatz. Ich habe immer Beethoven. Wir spielen Stücke von Beethoven und Themen und Motive von Beethoven, die wir auf unsere eigene Art kombiniert haben. Ein Experiment, eine Weltpremiere und ein voller Erfolg für die Musiker. Wenn Beethoven heute leben würde und seine Musik spielte, dann würde es wahrscheinlich so klingen. His music, it would probably sound like this. Den Mitschnitt hören Sie in Jazz Live. Dienstag um 21.05 Uhr. Ich bin schon ein bisschen der Überzeugung, dass so die Räume, in denen man sich aufhält, auf einen zurückwirken. Und das waren für David Wagner vor allem Hotelzimmer. In den letzten Jahren war das nun so, dass ich sehr viel Zeit in Hotelzimmern verbracht habe. Und ich dachte, ich muss irgendwas damit machen. Ich muss mich wehren gegen die Inneneinrichtungen vieler Hotelzimmer. Sein Widerstand hat die Form eines Romans angenommen. Und der heißt folglich Ein Zimmer im Hotel. In der Lesezeit gibt es eine Kostprobe. Mittwoch um 20.30 Uhr. Das war der Beruf meines Vaters. Und mit dem Beruf hatte ich nichts zu tun. Ich liebte meinen Vater. Irmgard Sinner hat ihren Vater, Werner Lüben, lange als späten Widerstandskämpfer gesehen. Denn der Militärrichter hatte sich geweigert, drei katholische Priester zum Tode zu verurteilen und dafür mit seinem Leben bezahlt. Doch das Heldenbild bröckelte, als Irmgard ein Buch in die Hände fiel. Meine Freundin wollte dieses Buch mir erst gar nicht zeigen. Denn darin befanden sich Briefe einer jungen Polin und das Todesurteil, das Irmgards Vater über sie gefällt hatte. Christina Wituska wurde in Halle an der Saale im Roten Ochsen enthauptet. 1980 landete Irmgard Sinner dann selbst in diesem Gefängnis. Und dann wusste ich, ich bin jetzt in dem Gefängnis, wo die hingerichtet wurden. Mein Vater ging einfach zum Dienst. Das Feature, Freitag um 20.10 Uhr. Nächste Woche im Deutschlandfunk. Jazz live mit Markus Schinkel Trio und Ernie Watts. Dienstag, 21.05 Uhr. Lesezeit mit David Wagner. Mittwoch, 20.30 Uhr. Das Feature über Irmgard Sinner. Freitag, 20.10 Uhr. Deutschlandfunk.